Das traditionelle deutsche Steinmetzhandwerk und der globalisierte Markt scheinen nicht zusammenzupassen, doch der kulturelle Wandel hat die beiden zusammengebracht. Gerold Eppler von der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal beim Kasseler Museum für Sepulkralkultur. Im Bereich des Totengedenkens hat sich in den letzten Jahren eine Entwicklung vollzogen, bei der man einfach feststellen kann, dass der Stellenwert des Grabmals abnimmt. Das heißt, man achtet auf den Preis. Jetzt suchen natürlich wiederum die Importeure ihr Heil darin, dass sie bei den Herstellern Preisnachlässe heraushandeln, was im Großen und Ganzen zu einem extremen Preisverfall geführt hat. 600 Euro zahlt ein Steinmetz für einen rohen Block aus der Eifel. Fürs gleiche Geld kann er einen fertig polierten Grabstein aus Indien importieren, konstatiert Friedel Hütz-Adams, Welthandelsexperte beim Wirtschaftsforschungsinstitut Südwind. Bis zu 70% der in Deutschland erhältlichen Grabsteine stammen mittlerweile aus Indien und China. Viele deutsche Steinmetze sind zu Importeuren geworden. Was sie einführen, wird oft unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen hergestellt. Zwar klebt nicht Kinderblut an jedem Grabstein, kommentiert Volker Bajus von Terre des Hommes reißerische Berichte, doch ist Kinderarbeit in indischen Steinbrüchen trotz gesetzlichen Verbots weit verbreitet. Benjamin Pütter, Kinderarbeitsexperte von Miserior Deutschland, berichtet von Kindern, die den ganzen Tag lang mit 45 Kilo schweren Presslufthämmern arbeiten, zu mehreren, weil eines allein das Gerät nicht halten kann. Barfuß, ohne Ohren- und Mundschutz stehen sie inmitten der Staubschwaden. Und, so Volker Bajus und Friedel Hütz-Adams, die Kinder machen zum Beispiel aus den Resten Schotter. Also es werden beispielsweise zum Teil die Sägeblätter für die Steine mit Petroleum befeuchtet, damit der Staub besser ausgeworfen wird. Und dann gibt es Berichte, dass Kinder diese Masse aus Staub und Petroleum in Wasser kleinkneten, das Petroleum abschöpfen und dann das Petroleum verkaufen. Die wühlen also mit blanken Händen in dieser Mischung aus Petroleum und Staub rum. Das ist dann nicht direkt die Arbeit am Stein, aber hängt natürlich auch damit zusammen, dass ihre Eltern so wenig Geld verdienen, dass sie irgendwas dazu verdienen müssen. Den Fokus nur auf Kinderarbeit zu richten, nutzt allerdings wenig, meinen die beiden Experten unisono. Also auch Erwachsene werden sehr, sehr schlecht bezahlt und lassen dann zum Teil die Kinder mitarbeiten, einfach um zu überleben. Weit verbreitet sind auch arbeitsunfähige Erwachsene in den Steinbrüchen, die mit 35, 40 eine kaputte Lunge haben aufgrund des Staubes in diesen Steinbrüchen. Ja, und wenn dann die Familien irgendwie überleben wollen, arbeiten die Kinder halt mit. Und wir werden den Kindern dann am besten gerecht und ihnen helfen, wenn wir dem sozialen Umfeld nach vorne bringen. Das heißt, wenn wir die Sozialstrukturen stärken, wenn wir überhaupt Schulbesuch ermöglichen. Inzwischen gibt es mit Xertifix und Fairstone Siegel, die Natursteine bekommen können, wenn sie nachweisbar ohne Kinder- und Sklavenarbeit hergestellt wurden. Deutsche Importeure, die Gebühren für das Fairstone-Zertifikat entrichten, so Saskia Storer von der Win-Win-Agentur für globale Verantwortung. Die kaufen dann eben auch Helme, Schutzmasken, Schuhe und so weiter, was dann eben eingeführt wird. Die Leute werden sensibilisiert. Oft wissen sie gar nicht, dass durch diesen ganzen Silikatstaub und Quarzstaub Staublunge entsteht. Und die werden eben aufgeklärt und sensibilisiert. Viele deutsche Städte würden gern nur noch zertifizierte Steine auf ihren Friedhöfen zulassen und hatten das auch in ihren Friedhofssatzungen verankert. Doch unlängst entschieden Gerichte, dass solche Bestimmungen unwirksam sind. Ein Rückschlag für die Lobbyarbeit zugunsten von Kindern in Armut. Ausdrücklich bekräftigten die Richter, dass Kommunen weiterhin Form, Farbe und Größe von Grabsteinen reglementieren dürfen, um die Würde des Ortes zu wahren. Die Möglichkeit, dass Kinder an der Grabsteinproduktion beteiligt waren, scheint die Friedhofswürde nach Ansicht der Justiz nicht zu beeinträchtigen.